Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern. Und es gibt ein Gedicht von Hermann Hesse, das ich sehr mag. Das heißt Stufen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Und in diesem Gedicht von Hermann Hesse gibt es eine kleine Zeile. Und die heißt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Aber es gibt ganz viele Bereiche in unserem Leben, wo wir diesen Zauber des Neuen irgendwie spüren. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Also zumindest die Stadt Frankfurt drückt das auch in Zahlen aus, nämlich dadurch, dass in den ganzen Hochhäusern eher so die neuen Hochhäuser sind ja beliebt, in denen man dann sein Büro hat. Ne? Also wenn ein Hochhaus so das ist, was jetzt gerade als erstes gebaut wurde, jetzt die Commerzbank hat jetzt wieder ganz gute Chancen, weil sie hat jetzt gerade das neue Ding dahingestellt, da werden wahrscheinlich sich Mieter finden lassen. Wenn man jetzt schon so ein bisschen ein älteres Hochhaus irgendwo hat, ne, dann findet man wahrscheinlich eher Leerstand. Oder ich weiß nicht, wie das euch geht, so ist, wenn man so in ein neues Restaurant zum Beispiel geht. Ja, da hört man irgendwo auf der Berger Straße, hat ein cooler neuer Laden aufgemacht, da gehen wir mal hin. Und das ist dann immer so die ersten Monate, hoffentlich zumindest für den Besitzer, so dass das Neue auch so seinen Zauber hat und Leute anzieht. Oder auch in unserem eigenen Leben. Ne? Wenn ich ein neues Auto mir kaufe, wenn ich einen neuen Fernseher habe, wenn ich ein neues Kind bekomme, hatte ich gerade vor ein paar Monaten, wenn ich einen neuen Freund habe oder irgendwie sowas. Also irgendwie würde ich sagen, ja, Hermann Hesse mit seiner Idee, ne, jedem Anfang, jedem Neuen wohnt ein Zauber inne. Es hat immer irgendwie sowas Besonderes, wenn was Neues da ist, wenn wir was Neues haben. Und ich glaube, da hat er recht. Das Schöne ist ja auch immer, wenn dieses Neue dann auch so ein bisschen auf uns was rüberstrahlt. Ne? Also zum Beispiel, wenn man so das neue Auto hat, ne? Dann fährt man irgendwie anders durch die Stadt. Oder wenn man einen neuen Freund hat oder so. Ne? Und dann ist man irgendwie, das ist neu. Und dann strahlt das so auch auf mich ab. Das gibt so was Neues auch in mein Leben. Das ist was Erfrischendes oder was Faszinierendes und was vielleicht dann auch noch außen irgendwie eine schöne neue Wirkung hat. Und viele Leute sagen dann, du grinst irgendwie ganz anders auf einmal. Was ist denn los? Irgendwas Neues? Ja, genau. Das ist so ein bisschen ein Teil von diesem Zauber, den er in seinem Gedicht meint. Und ich glaube, wir machen ja gerade eine Reihe über Jesus und was er damals so gemacht hat. Jesus und die ganze Story von ihm, die sind jetzt schon 2000 Jahre alt. Aber wenn man sich mal zurückfragt, was war eigentlich das Neue damals da dran? Was war das Besondere? Was war das, was neu war? Wir haben heute das Thema der erneuernde Jesus. Wir hatten die letzten Male der wilde Jesus oder der ewige Jesus. Heute geht es mir ganz besonders um diesen Punkt. Was war eigentlich das Neue damals an Jesus oder an dem, was er gebracht hat? Was ist das Besondere überhaupt vielleicht am christlichen Glauben? Und was ist auch das Neue oder das Besondere, was bis heute immer noch Millionen von Menschen fasziniert, wenn sie mit diesem Jesus in Berührung kommen, wenn sie das, was er damals gelebt und gepredigt hat, auch selber vielleicht beginnen zu glauben. Und es für sie auch ein neuer Glaube oder auch eine neue Kirche oder ein neues Erlebnis ist. Was ist das? Was ist das Neue an Jesus, was vielleicht auch dann so ein bisschen wie ein neues Auto oder ein neuer Freund oder wie auch immer, auch in mein Leben Erneuerung bringen kann, wenn Jesus da irgendwie reinkommen würde? Und das möchte ich heute so ein bisschen mit euch angucken. Ihr habt wahrscheinlich den Text ein bisschen zugehört und gemerkt, es geht um einen ganz besonderen Moment in der Geschichte Jesu. Und wenn man so die Geschichten von Jesus, es gibt ja vier Evangelien, die über das Leben von Jesus berichten, dann gibt es viele Unterschiede in diesen vier Evangelien, aber es gibt doch immer so die gleiche Storyline. Es fängt irgendwo am Anfang an, und dann gibt es verschiedene Sachen, die passieren. Es wird erzählt, dass er viele Dinge getan hat, dass er gepredigt hat, dass er Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat, dass er immer wieder auch tolle Predigten gehalten hat, mit tollen Inhalten, die Leute fasziniert hat. Und dann laufen aber alle diese vier Evangeliengeschichten immer auf diesen Moment zu, wo Jesus dann am Ende gestorben und so weiter ist. Das ist der bekannte Teil der Geschichte. Und kurz davor, müsst ihr euch vorstellen, Jesus war mit diesen 12 Jüngern unterwegs gewesen, gar nicht so lange, es waren nur ein paar Jahre, und Dann kam er zu diesem Punkt, wo er Richtung Jerusalem unterwegs war und dass das passieren sollte, was er vorhatte, nämlich dass er dort etwas tun würde, was ganz wichtig werden würde. Und an dem Abend, bevor er dann gekreuzigt oder an den Abend in der Woche, bevor er gekreuzigt wurde, passiert dann diese Szene, die Felix auch schon in dem Bild gezeigt hat, nämlich das Abendmahl. Das Abendmahl ist bis heute etwas, wir haben es auch wieder da drüben stehen und werden es nachher feiern, ist bis heute etwas, was alle Christen, egal welcher Konfession, egal welche Denomination, bis heute verbindet, weil es etwas darstellt. Und im Abendmahl steckt genau die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich das Neue oder vielleicht auch das Erneuernde für mich in diesem christlichen Glauben oder an diesem Jesus. Denn er erklärt das genau hier in unserem Text und ich möchte es gerne heute mit euch so ein bisschen durchgucken. Was ist eigentlich das, was erneuert an Jesus? Am Ende seiner Zeit sitzt er also dort in diesem Raum mit seinen Jüngern und feiert dieses Abendmahl und er gibt diesem Abendmahl, man müsste eigentlich sagen, nicht eine Bedeutung, sondern eine neue Bedeutung, eine erneuernde Bedeutung. Denn dieses Mahl, was dort gefeiert wurde, war nichts ganz Neues, sondern das gab es schon viele, viele hunderte Jahre lang. Man muss, um das Mahl, um dieses Abendmahl zu verstehen, ein bisschen zurückgucken. Also die Geschichte war, dass sich, oder in der Geschichte, in Israel ist es bis heute so, dass einmal im Jahr alle, die den jüdischen Glauben haben, zusammenkommen. Und damals war das so, dass die dafür auch alle nach Israel gepilgert sind. Das war dann ungefähr so ein Gefühl wie bei uns hier so bei der Buchmesse oder so. Also alles war vollgepackt, alle Hotelbetten waren ausgebucht und man konnte kaum noch irgendwo einen freien Raum finden, um überhaupt da zu sein. Also alle kamen nach Jerusalem und feierten Passa, das Passafest. Es wird bis heute von allen Juden, die jüdisch glauben, gefeiert. Und dieses Passafest war etwas, wo sie sich zurückerinnerten an einen ganz, ganz entscheidenden Moment in der Geschichte des jüdischen Glaubens, in der Geschichte Israels. Nämlich, Israel war vor vielen, vielen Hunderten, über 1000 Jahren mal versklavt worden in einem anderen Land. Also das Volk Israel war in Ägypten und dort versklavt unter der Herrschaft der Pharaonen. Die haben die so richtig geknechtet. Und dann hat Gott durch Mose, das ist die bekannte Geschichte, vielleicht schon mal Prince of Egypt oder sowas gesehen, Prinz von Ägypten, da wird das in einem Film dargestellt, oder die 10 Gebote, läuft jedes Mal an Ostern, wo man diese Geschichte von Mose sehen kann. Und der Anfang von dieser Geschichte, von diesem Befreiung dieses Volkes Israel aus Ägypten zurück in das Land, wo sie dann leben sollten, der Anfang ist Passa. Es fing nämlich alles an dem einen Abend, wo Gott Mose vorher zu diesem Pharao geschickt hatte und gesagt hatte, lass mein Volk ziehen. Und Mose und der Pharao war immer wieder dagegen gewesen. Und Gott hatte sogar schon verschiedene Plagen in das Land geschickt. Und dann hat Gott gesagt, ich werde jetzt eine allerletzte Sache machen. Und die wird dann dazu führen, dass er euch ziehen lässt. Und zwar werde ich in ganz Ägypten eine Plage oder ein Gericht bringen. Das bedeutet, dass in jedem Haus jemand sterben wird. In jedem Haus wird ein männlicher Nachkomme sterben. Und das wird den Pharao dann dazu bringen, dass er endlich sieht, dass hier ein Gott am Werk ist. Und das wird dazu führen, dass er euch ziehen lässt. Und eigentlich wäre das in dieser Nacht in jedem Haus, ganz egal, welchen Hintergrund, welchen Glauben oder was auch immer man hatte, passiert. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, nämlich das Passa. Das war die Story. Gott hat den Israeliten, den jüdischen Glaubens damals dann gesagt, nehmt ein Lamm und schlachtet dieses Lamm und macht daraus ein Festessen und nehmt das Blut dieses Lammes und streicht es an die Tür von außen, sodass, wenn der Tod, bildlich gesprochen, wenn der Tod durch Ägypten geht, er sieht, dort ist schon ein Lamm, da ist schon jemand gestorben und dort wird dann nicht mehr ein männlicher Nachkomme in diesem Haus sterben. Und so ist es passiert. Alle Israeliten haben es damals gemacht und haben quasi stellvertretend für dieses Gericht, für das, was eigentlich passieren sollte, dieses Lamm geopfert, haben es an die Türen gestrichen, und dann ist nicht der männliche nach, dann ist kein Mensch gestorben in diesem Haus. Und das war dann der Anfang des großen Auszugs der Israeliten aus Ägypten. So hat Gott sein Volk damals aus der Sklaverei befreit. Sie waren Sklaven und wurden Freie, dadurch, dass ein stellvertretendes Opfer passiert ist. Und dieses Fest sollten, und das feiern bis heute alle Menschen jüdischen Glaubens, sollten sie jedes Jahr wieder feiern, um sich daran zu erinnern, was damals passiert war. Dass es eben das Blut eines stellvertretenden Opfers war, was sie befreit hatte, aus der Sklaverei hin in die Freiheit. Und das ist Passa. Und das feierte Jesus an diesem einen Abend mit seinen Jüngern, an diesem Moment, wo es hier um den Text geht und was hier auch auf dem Bild abgedruckt ist. Das feierte Jesus. Und er hat aber auf einmal etwas gemacht, das war eigentlich nicht möglich. Also, und das war das Neue. Und das ist die Antwort auch auf die Frage, was ist eigentlich das Neue oder auch vielleicht für mich das Erneuernde an Jesus und an dem, was er getan hat. Zu diesem Passa gehörten immer mehrere Elemente. Und ich zeige euch das hier drüben. Wir haben Abendmahl hier aufgebaut. Es gehörten immer mindestens ein Brot dazu, also zum Passa damals. Das war ein anderes Brot als heute. Es war ein ganz besonderes Brot. Es war ein ungesäuertes Brot. Das hatte eine bestimmte Symbolik. Und jedes Mal, wenn einmal im Jahr dann die ganze Familie versammelt war und Passa gefeiert hatte, dann nahm der Vater im Haus, also der Älteste so, dieses Brot und sagte, das ist das Brot des Leidens, was unsere israelitischen Vorfahren damals gegessen haben. Und dann nahm er verschiedene Kelche und hat verschiedene Symboliken dazu gehabt während des Passa-Abends. Und es gab ein Lamm, also jedes Mal wurde ein Lamm geschlachtet, was dann gegessen wurde von der ganzen Familie als Fest. Und Jesus, das müsst ihr euch vorstellen, an diesem Abend hat etwas vollkommen Unmögliches getan eigentlich. Er hat nämlich dieser uralten Symbolik eine ganz neue Symbolik gegeben. Nämlich, was hat er gemacht? Lasst uns in unseren Text gucken. Er hat das Brot genommen, dafür gedankt, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Und in dem Moment waren wahrscheinlich alle Jünger, hä? Weil das war gar nicht die Symbolik dieses Brotes. Wirklich? Und dann hat er genauso auch den Kelch genommen und hat dafür gedankt, hat ihn rumgegeben und hat dann gesagt, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Oder des neuen Bundes. Und damit hat er auch etwas gemacht, was eigentlich nicht ging. Hat es eine neue Bedeutung gegeben. Wirklich? Er hat die Bedeutung, die das Passa damals hatte, nämlich, dass es für ein stellvertretendes Opfer stand, dessen Blut geflossen war, damit Gericht vorübergeht, auf sich selbst bezogen. Er hat gesagt, ich bin dieses Opfer. Ich, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er stand kurz davor, am nächsten Tag war dann der Karfreitag, an dem er ans Kreuz gegangen ist. Und er wollte den Jüngern erklären, warum er das macht. Er wollte ihnen diese neue Bedeutung, die erneuernde Bedeutung dieses Passas erklären, was nämlich mit ihm selbst zu tun hat. Und so wie das Brot gebrochen wird und so wie der Kelch getrunken wird, so ist Jesu Leib gebrochen, sein Körper getötet worden und sein Blut geflossen. Genauso wie damals. Es hat eine ganz ähnliche Bedeutung. Damit der Tod vorübergeht, damit das Gericht Gottes vorübergeht, dass es quasi auf ein anderes stellvertretendes Opfer gelegt wird und es nicht einen toten Menschen gibt oder damit nicht das Gericht über die Menschen kommt. Er hat damals versucht, den Leuten mit diesem Abendmahl zu erklären, ich bin es, der für euch stirbt. Denn eigentlich ist das, was ihr diese Trennung zwischen Gott und uns, zwischen Gott und euch, die möchte ich gerne überwinden. Und ich möchte das Gericht Gottes von euch abwenden. Und das war das Neue. mich durch dieses, was ist das Neue, versuchen, an einer kleinen Grafik zu erklären. Was ist wirklich das Neue? Und ich würde auch sagen, bis heute das Andere oder das Erneuernde, was viele Menschen, die den Glauben an Jesus Christus entdecken oder neu entdecken oder immer wieder neu entdecken, was ist da im Kern eigentlich diese Idee, die so anders ist? Man könnte das vergleichen, oder ich versuche das immer darzustellen, mit dem Zusammenhang zweier Worte. Das eine ist das Wort Heil und das andere ist das Wort Heiligung. Nee, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Jetzt wird's konfus. Heiligung. Was meine ich mit diesen Worten? Das sind beides zwei relativ alte Worte. Das Wort Heil ist so das, was man vielleicht auch noch relativ spontan darunter verstehen könnte. Es ist das, wonach ich mich sehne. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach, heil zu sein. In seinem Leben hier, in dem, wo wir sind, heil ist Friede Gottes, den wir für uns erleben wollen. Es ist das ein Leben, was unter dem Segen Gottes steht. Und es ist auch etwas, was sogar über den Tod hinausgeht. Es ist das vom Heil sprechen Religionen, wenn sie über das Leben nach dem Tod sprechen, als etwas, was bei Gott passiert. Und Heiligung ist das, was bedeutet, dass ich versuche, ein guter Mensch zu sein, mich an die Gebote Gottes zu halten. Und irgendwie spielt sich, egal welche Weltanschauung oder Religion man hat, das meiste zwischen diesen beiden Worten ab. Egal welche Weltanschauung man verfolgt, ob atheistisch, buddhistisch, islamisch, christlich oder so, es hat mit diesen beiden Worten zu tun, wie sie zueinander gehören. Die normale Idee ist so, dass man sagt, betreibe Heiligung, damit betreibe Heiligung, damit du heil wirst. Also, ich versuche das mal zu übersetzen. Halte die Gebote deiner Religion, ist ganz egal, ob buddhistisch oder islamisch oder christlich oder wie, halte die Gebote, damit du heil bekommst. Tu gute Dinge, damit du gerettet wirst, damit du von Gott gesegnet wirst, damit er dich bewahrt. Sei ein guter Mensch. Und dann haben verschiedene Religionen auch verschiedene Anschauungen oder verschiedene Wertekataloge, die man halten muss. Du sollst nicht morden, du sollst nicht lügen und so weiter. Und tu diese Dinge, damit du heil bekommst. Und das geht sogar atheistisch. Der ganze Humanismus ist letztendlich nichts anderes. Es ist ein Lebe die Werte des Humanismus, damit wir in eine heile Welt kommen. Das hat dann nichts mit der Frage, was kommt nach dem Leben, nach dem Tod oder so zu tun. Es hat vielmehr mit dem Diesseits zu tun. Aber auch da geht es darum, lebe die Werte des Humanismus, damit du ein heiler Mensch wirst, damit du mit dir selbst und mit deiner Umwelt und damit überhaupt die ganze Welt heil wird. Das, was Jesus hier erklären wollte, damals seinen Jüngern beim Abendmahl, ist eben etwas vollkommen Neues. Und hier, denke ich, kommt dieses, was Hermann Hesse sagen wollte, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich glaube, das ist genau, wenn ich es so sagen darf, der Zauber des christlichen Glaubens. Bei Jesus, und das symbolisiert das Abendmahl, ist es nämlich genau anders. Da ist es so, betreibe Heiligung oder lebe Heiligung, weil das Heil längst für dich passiert ist. Es ist niemals, bei Jesus ist die Idee niemals, halte meine Gebote und dann werde ich dich segnen. Lebe nach meinen moralischen Vorstellungen und dann werde ich dich retten. Dann höre ich deine Gebete. Sondern bei ihm ist es so, dass er gesagt hat, ich habe meinen Leib gegeben, mein Blut ist geflossen. Es ist längst ein stellvertretendes Opfer geopfert worden. Und weil das passiert ist, darf ich anfangen, anders zu leben. Weil das passiert ist, darf ich befreit werden von Dingen, die vielleicht sogar mein Leben oder das Leben mit meinen Mitmenschen zusammen schwierig machen. Aber es ist ein bedingungsloses Geben. Gott hat seinen Sohn gegeben. Er hat nicht nur ein Lamm geopfert, er hat seinen Sohn geopfert, damit wir Heil bekommen. Und das hat er getan ohne Bedingungen, ohne dass er gesagt hat, wenn ihr erst so und so macht, dann nehme ich euch an, dann gebe ich euch meinen Sohn oder so, sondern hat gesagt, ich mache das, einfach weil ich euch liebe, einfach weil ich euch mag. Und das darf euch dann verändern. Und das ist das Neue, das ist das Andere, das ist der Zauber im christlichen Glauben. In der Zeitschrift National Geographic gab es vor einigen Jahren einen Artikel, da war ein großer Waldbrand passiert und quasi eine riesen Fläche von tollem, schönem Wald war abgebrannt. Und dann gab es also einen Bericht darüber, wie ein paar Förster nach diesem Waldbrand also da hineingegangen sind und dann auch mit dementsprechend schönen toll auflösenden Fotos und so weiter haben sie Bilder gemacht. Und sie haben quasi die Schäden inspiziert, dieses besonderen Waldes. Und einer dieser Förster hat dann eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Er kam nämlich, also sie sind quasi direkt am Tag nach diesem Brand dort durch und haben das alles inspiziert. Und dieser Förster hat einen Vogel gefunden, der so an einem Baum gekauert da lag. Er war schon tot. Es waren mehr oder weniger die verbrannten, verkohlten, mit Asche überzogenen Reste eines Vogels. Und sah ziemlich jämmerlich aus und er wollte halt gucken, ob der noch lebt und geht halt mit einem Stock hin und versucht das irgendwie noch so zu berühren. Und unter den Flügeln dieses Vogels krochen drei Küken raus. Und dann ist irgendwie die Story so, dass er die quasi mitgenommen hat und großgezogen hat. Das heißt, da hat dieses Muttertier in dem Feuer nicht die Chance ergriffen, wegzufliegen und sich selbst zu retten, sondern es hat sich über seine Küken gesetzt und hat das Unglück auf sich genommen, über sich ergehen lassen. Es hat sogar das Leben gekostet, es hat Schmerzen und Leben gekostet, damit diese Küken überleben. Sie wären sonst hoffnungslos verloren gewesen. Und genau das ist das, was Jesus versucht hier zu erklären. Er sagt, genau das ist die Situation, in der ich mit euch bin. Ich nehme das auf mich. Der Tod soll an euch vorüberziehen oder das Gericht soll an euch vorüberziehen. Und ich nehme es deshalb auf mich. Und das ist der einzige Weg, euch zu retten. War nicht nur die Symbolik in das Abendmahl hineinzugeben, sondern dann eben auch der letzte Vers in unserem Text ist, nachdem sie das Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Und an diesem Ölberg fing es dann an, dass Jesus gefangen genommen wurde, verschleppt, unrechtmäßig verurteilt wurde und dann gekreuzigt wurde. Und das ist dann, da werden wir nächste Woche im nächsten Gottesdienst uns drum kümmern, was genau das bedeutet. Wenn das, was dieses Abendmahl bedeutet oder was Jesus hier erklärt, wenn das wirklich diese erneuernde, vollkommen neue, verändernde Botschaft ist, dann Was sind dann die Anwendungen in unser Leben? Was wäre dann, wenn wir quasi das als Neues in uns aufnehmen? Ganz egal, ob wir das schon tausendmal gehört haben oder zum ersten Mal, was würde sich vielleicht auch verändern? Also ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir ein neues Auto fahren und durch die Stadt damit, dann hat das irgendwie einen Einfluss auf uns, dann verändert uns das irgendwie. Dieses Neue, der Zauber von Hermann Hesse, der allem Anfang innewohnt, der strahlt ja irgendwie auf uns ab. Also diese komplett neue Idee, Jesus hat es ja auch den neuen Bund genannt. Er hat diesem Abendmahl, diesem Passa eine neue Bedeutung gegeben, nämlich sich selbst, eine viel tiefere Bedeutung. Was ist dann das, was wäre das Neue, was wir dadurch erleben würden? Ich glaube, es gibt für mich drei Dinge. Was würde erneuert? Ich glaube, dass erstens, wenn wir dieses Prinzip in unser Leben so tief es geht, auch nur reinkriegen, dann würde es uns zutiefst dramatisch verändern. Wenn wir wirklich verstehen würden, es geht nicht darum, dass wir versuchen, gut zu sein, damit wir was erreichen, damit wir vor Gott oder vor anderen oder vor uns selbst gut dastehen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst und anderen und Gott auch beweisen müssen, dass wir gute Kerle und gute Mädels sind, dass wir in Ordnung sind, dass wir eben zu den Guten gehören, sondern dass es eben eine bestimmte Sache ist, die unser Leben anfängt zu prägen. Und die schreibe ich noch hier auf diese Seite, weil dieses Wort gehört absolut dazu. Dass es das Wort Gnade ist, was unser Leben prägt. Dass wir aus Gnade angenommen sind. dass wir aus Gnade unverdient, beschenkt, geliebt sind, ohne unsere Leistung. Das würde ein ganz anderes Bild von uns selbst geben, das würde eine ganz andere Grundlage für unser Handeln geben, das würde eine ganz andere Grundlage für das, wie ich anderen Leuten gegenüberstehe, wie ich mit anderen Leuten umgehe, wie ich mit Dingen umgehe und so weiter geben. Ich glaube, es würde uns irgendwie auf den Kopf stellen. Es würde uns aus selbstsüchtigen Menschen gnädige Menschen machen. Gnädig auch anderen gegenüber, auch gnädig aus Gottes Gnade Gott gegenüber. Ich glaube, dass dieses Prinzip, wenn wir das zutiefst begreifen würden, dass es uns verändern würde. Und das ist dann ganz egal, ob ich das zum allerersten Mal verstehe und glaube und annehme oder ob ich das zum tausendsten Mal höre und es irgendwie neu in mich kommt. Ich habe das schon ganz oft irgendwie gehört, aber ich musste jetzt am stille Wochenende, Felix gerade erzählt, schon wieder verstehen, dass es eigentlich genau das ist, weil ich merke, wie mein Herz immer wieder tendiert, hierhin zu rennen. Dass ich doch immer wieder irgendwie denke, na gut, Stefan, du bist eigentlich schon ein ganz guter Kerl und kannst auch einiges und deshalb, ich versuche auch gut zu sein und deshalb mag Gott dich, deshalb magst du dich auch selbst und versuche so wieder auf mir selbst meine Dinge aufzubauen und nicht auf dem, was Gott für mich getan hat längst. Ich glaube, dass es etwas ist, ich merke immer mehr, in je mehr Lebensbereiche ich das hoffentlich reinkriege für mich, desto eigentlich befreiter und froher kann ich leben. Das ist das Erste, wenn wir das zum Prinzip unseres Lebens machen. Das Zweite, ich glaube, dass das auch eine neue Art von Gemeinschaft gestaltet. Also Jesus hat ja damals nicht mit Petrus alleine und danach mit Johannes alleine und so weiter dieses Abendmahl gefeiert, sondern hat es mit ihnen zusammen gefeiert. Es war ein Gemeinschaftsmahl. Und Paulus drückt es hinter im Korintherbrief sogar so auf, dass er sagt, das ist der Kelch der Gemeinschaft, den wir teilen. Also es ist etwas Verbindendes. Und das, was Jesus ja dann wollte, auch war nicht lauter Individuen damit begeistern, sondern er wollte Kirche anfangen, eine Gemeinschaft von Menschen, die an ihn glauben. Und diese Gemeinschaft, stellt euch vor, wenn wir dieses Prinzip zur Basis von Gemeinschaft machen. Wenn wir nicht versuchen, einander zu mögen, weil wir so toll sind. Und wenn wir dann merken, dass wir gar nicht so toll sind, dann hören wir auch auf, einander zu mögen. Was das Normalste ist, was passiert, wenn man jemanden länger als 3 Monate kennt. Dass wir dann doch alle merken, wir sind gar nicht so toll, wie wir immer gut darin sind, uns darzustellen. Und wir auch von selbst genau das auch anfangen eingestehen zu können. Diese Art von Gemeinschaft, die auf diesem Prinzip beruht, die auf dem Prinzip, was Jesus getan hat, beruht, die könnte ganz offen und ehrlich sagen, ich bin nicht super toll. Ich will es nicht aufhören, ich will es nicht aufgeben. Es ist ja dann keine Einladung zum Schrecklichsein. Aber es ist ein Ehrlichsein miteinander. Und zwar ein gnädiges Ehrlichsein. Wo, in welcher Gemeinschaft auf dieser Welt kann ich ganz offen und ehrlich sagen, was ich alles für Fehler habe und was ich auch für hässliche Seiten in mir finde, für selbstsüchtige und für egoistische Seiten. Ich glaube, es müsste eine Gemeinschaft sein, die auf Gnade basiert, die darauf basiert, dass wir alle wissen, dass jemand anders für uns längst etwas getan hat und wir nicht versuchen müssen, es selber zu tun. Es wäre eine andere Form von Gemeinschaft. Und ich hoffe und träume davon, dass wir in Kirche, hier in der Gemeinschaft von Nordstern, eine solche Gemeinschaft leben können. Dass wir nicht so tun müssen, dass wir nicht versuchen müssen, besser zu sein, als wir sind. Natürlich wollen wir Menschen sein, die nicht fröhlich drauf losblöd sind, aber wir können ehrlich sein und uns gegenseitig Vergebung zusprechen, bekennen. Und es wäre doch auch nichts Unnormales, wenn wir irgendwann rausfinden würden, dass jemand von uns tatsächlich komische Seiten hat. Das wäre doch das Normalste, was wir erwarten müssten. Und dann könnten wir gnädig damit umgehen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche, eine Gemeinschaft sind, in die auch Leute hineinkommen können von außen, die genau das dann auch erleben. Hier kann ich endlich mal ehrlich sein vor mir selbst und vor anderen und vor Gott. hier muss ich nicht dieses ganze Spiel die ganze Zeit spielen, dass ich besser bin, als ich versuchen zu sein, als ich eigentlich bin. Also erstens, wenn wir das zum Prinzip für unser eigenes Leben machen, würde es uns verändern. Wenn wir es zum Prinzip für unsere Gemeinschaft machen, würde es, glaube ich, auch unser Zusammenleben verändern. Und drittens und letztens, es ist eine abgefahrene Perspektive in diesem Text. Wenn ihr nochmal reingucken wollt, in Vers 25 sagt Jesus, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Saft und der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem trinken werde im Reich Gottes. Was Jesus hier auch noch macht, ist, er gibt eine ganz andere Perspektive durch dieses Mahl. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, jeden Sonntag, dann ist es nicht nur ein Zurückgucken auf das, was Jesus längst getan hat, dann ist es auch nicht nur ein in die Runde gucken und ein Wissen, wir sind dadurch verbunden, sondern es ist auch noch ein in die Zukunft blicken. Ein Wissen, dass, weil Jesus das getan hat, ist unsere Zukunft gelöst. Ist die ganze Frage nach dem, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir eines Tages sterben, gelöst. Es gibt eine ganz andere Perspektive auf unser Leben. Die Israeliten damals konnten, als sie das Passa das allererste Mal gegessen haben, damals lange vor Jesus, konnten sie sagen, das Blut des Lammes wurde für mich vergossen und deshalb bin ich frei und deshalb bin ich auf dem Weg in das verheißene Land. Es ist immer noch genau das Gleiche, was wir heute sagen, oder? Das ist die Hoffnung, die auch im christlichen Glauben drinsteckt, dass wir sagen, das Blut des Lammes ist immer noch das, warum wir glauben, dass wir, wenn wir eines Tages sterben, in Ewigkeit leben werden und bei Gott sein werden. Das ist die Botschaft, die Jesus hier sagen will. Ich werde eines Tages bei euch sein. Ich habe euch vorhin gesagt, dass zum Passa drei Elemente gehören. Nämlich, wisst ihr noch, das Brot und der Kelch, verschiedene Kelche und das Lamm. Aber wenn ihr euch den Text anguckt, also so war das bei den Israeliten, es gab auf dem Tisch verschiedene Kelche, es gab das Brot und es gab das Lamm, was zubereitet war. Wenn ihr genau in den Text guckt, fehlt eine Sache, oder? Da war ein Kelch, dem Jesus eine neue Bedeutung gegeben hat. Da war ein Brot. Aber wo ist das Lamm? Es ist nicht dort. Es liegt nicht auf dem Tisch. Aber es war da. Es war nicht auf dem Tisch, es war am Tisch. Jesus hat sich oft hinterher selbst als das Lamm Gottes bezeichnet, was zur Vergebung der Sünden aller Menschen geschlachtet oder getötet wurde. Und deshalb ist dieser neue Bund, den wir immer wieder feiern im Abendmahl, auch genau das, was hat im Kern diese Idee, dass Jesus Christus dieses Lamm Gottes wurde, was für uns getötet wurde, damit wir das Gericht an uns vorübergeht. Es ist schon witzig, oder? Dass Jesus als das Symbol, was er gegeben hat für seinen christlichen Glauben, das Abendmahl aussucht. Ein Essen, ein Mahl. Er hat ja nicht gesagt, wenn ihr an mich denkt, dann tragt alle eine Kette mit einem Kreuz. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn es Mahl ist. Das Kreuz ist auch irgendwie das Symbol des christlichen Glaubens. Aber das, was er wollte und wo er auch gesagt hat, feiert das immer wieder. Das Symbol des Kernes des Glaubens ist ein Essen. Und mit dem Essen, ich glaube, dass er damit was sagen wollte. Weil ein tolles Essen, ich weiß nicht, was euer Lieblingsessen ist, wir haben jetzt am Wochenende noch darüber diskutiert, was wir alle so gerne essen. Ich weiß nicht, was es ist, ob ihr lieber zum Chinesen oder zum Steakhouse oder zum Burger oder wo auch immer hingeht. Aber stellt euch das tollste Essen, was ihr jemals gegessen habt, irgendwie vor. Und es sitzt vor euch auf dem Tisch. Es steht vor euch auf dem Tisch. Es bringt euch nichts, wenn ihr es nicht nehmt und esst. Richtig? Wenn es nur da ist, werdet ihr es nicht genießen. Und genau das wollte, glaube ich, Jesus damit sagen, als er das Kernsymbol des Glaubens in eine Mahlzeit gepackt hat. Es ist genauso, wie es mit Jesus auch ist. Es bringt mir nichts, wenn ich es einfach nur vor mir sehe. Ich muss es nehmen und mir einverleiben und muss es zu meinem machen. Erst dann entfaltet es diese Wirkung. Und das ist das, wozu Jesus einlädt, wenn er immer wieder sagt, glaubt an mich. Und das ist das, wozu Kirche und wir bis heute einladen. Glaubt an, oder lasst uns Glauben gemeinsam entdecken an diesen Jesus, an das, was er hier in dem Abendmahl versucht hat zu erklären. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du damals vor über 2000 Jahren das Abendmahl eingesetzt hast als das Symbol und erklärt hast damit, was das Neue und auch das Erneuernde ist, was da drin steckt, wofür es steht, nämlich dafür, dass du dein Leben stellvertretend als Opfer gegeben hast. Dein Leib wurde gebrochen wie dieses Brot und dein Blut wurde vergossen wie dieser Kelch. Und du selbst warst das Lamm, was geopfert wurde. Ich danke dir und ich bitte dich, dass du uns lehrst, das zu glauben. Bewirke das in uns, dass wir das als Schönheit erkennen und daran lernen, zu glauben. In Jesu Namen. Amen.